Bitteschön. Hallo, guten Abend. Guten Abend, Herr Doktor. Ich heiße Furkan Bagan und bin auf dieser Station als diensthabender Arzt tätig. Herr Doktor, ich habe den Namen nicht ganz verstanden. Wie heißen Sie noch mal genau? Ich heiße Furkan Dr. Bargan, ist richtig? Bagan mit A. Bargan. Wie schreibt sich das, Herr Doktor, damit ich es notieren kann, damit ich weiß, mit wem ich gesprochen habe? Ja, BARL. L. R. R. Bar. Ja. Bar. A-N. Baran. Ja, genau. Dr. Baran, alles klar, habe ich mir notiert. Ja, guten Abend, Dr. Baran. Ich würde gerne mit Ihnen dieses Aufnahmegespräch führen. Als erstes werde ich ein paar allgemeine Fragen stellen. Also, wie heißen Sie? Mein Name ist Harald Münchhausen. Herr Münchhausen, können Sie Ihre Vorname und Nachname langsam buchstabieren? Vorname ist Harald. Haralld. Harald. Und Nachname ist Münchhausen. Münchhausen. Haausen. Münchhausen. Harald Münchhausen. Richtig. Okay, wie alt sind Sie? Ich bin jetzt 30 Jahre alt, Herr Doktor. Und wann wurden Sie geboren? 15. März 93. Okay. Wie schwer sind Sie? Wie viel wiegen Sie? Jetzt aktuell 70,5 und ich bin ungefähr also 1,75 groß. Und Herr Münchhausen, haben Sie eine Hausarzt oder Hausärztin? Ja, habe ich. Dr. Müller. Dr. Müller. Okay. Herr Münchhausen, was hat Sie zu uns geführt? Herr Doktor, ich habe verschiedene Probleme. Wie fange ich am besten an? Also ich habe Gewicht verloren. Und zwar habe ich in den letzten 3 Monaten ungefähr 1,5 Kilo abgenommen. Und das kommt mir sehr bedrohlich vor. Und das ist eins der Probleme. Dann habe ich manchmal Schweißausbrüche. Fühle ich mich unwohl, dann rast mein Herz ganz schnell. Aber also der Hausarzt hat mein Herz schon untersucht, hat gesagt, beim Herzen habe ich jetzt keine Probleme. Sie Und haben Herzrasen, oder? ab und zu habe ich dann auch Herzrasen, ja, aber nicht immer. Und dann habe ich noch Probleme mit dem Rücken, also ich habe Rückenschmerzen. Und was auch noch ein Problem war, ich hatte jetzt vor ungefähr 10 Tagen, 14 Tagen eine Gürtelrose. Und ja, das hat mich sehr beunruhigt. Und ich wollte, was man jetzt nochmal schaut, weil ich habe auch ab und zu Kopfschmerzen. Wenn ich mit dem Handy sehr viel telefoniere, habe ich auch Kopfschmerzen. Und ja, also ich habe die Befürchtung, dass ich da eine Krankheit habe. Okay. Und Herr Münchhausen, seit wann haben Sie diese Beschwerden? Also sind alle Beschwerden gleichzeitig anfangen oder? Sind unterschiedlich, nicht immer gleichzeitig, aber auch manchmal gleichzeitig. Ungefähr seit einem halben Jahr, halben so dreiviertel Jahr habe ich diese Beschwerden und habe natürlich Befürchtung, dass es eine schlimme Krankheit sein könnte. Das ist meine Befürchtung, weil ich letztes Jahr habe ich meine Mutter verloren. Die Ja, hatte es tut mir sehr leid, mein Beileid. Glioblastoma multiforme. Daran ist sie gestorben. Und auch mein Vater ist leider vor ungefähr 3 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Und ich habe jetzt die Befürchtung, dass ich jetzt auch so eine ähnliche Krankheit haben könnte. Ja. Ja, ich habe Sie sehr gut verstanden. Mein Beileid wieder. Es tut mir sehr Und leid. diese Gürtelrose, da habe ich jetzt richtig Angst bekommen, weil da habe ich jetzt auch gelesen, dass das als Vorstufe von Krebs oft gesehen wird. Ja, ich möchte Sie beruhigt werden. Also diese Beschwerden kommt nicht immer mit einem schlechten Krankheiten. Nach diesem Gespräch und nach unseren Untersuchungen können wir genaueres darüber sprechen. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie haben seit 3 Monaten eine Gewichtsabnahme ungefähr 1,5 Kilogramm und Sie haben auch ein Herzrasen seit ungefähr 6 Monaten. Sie hatten manchmal Rückenschmerzen und Kopfschmerzen. Sie leiden unter einem Schweißausbrüche und seit 10 bis 15 Tagen leiden Sie an einer Gürtelrose, oder? Ja, richtig, ja. Okay. Und haben Sie einen Luftnot, oder? Luftnot habe ich nicht, nein, Herr Doktor. Okay. Sind Ihnen schwindelig oder übel? Also wenn ich so Herzrasen habe, wird mir auch übel, ja. Okay, und haben Sie Erbrochen? Erbrochen habe ich nicht, nein. Haben Sie an irgendwelcher Körperregion einen Schmerzen Im oder Rücken, ja. Rücken? Können Sie genauer Also sagen, also im unteren Rückenbereich. Lendenbereich, Ja, Kreuzung, also können wir sagen. Nierengegend vielleicht auch, ja. Okay. Sind Ihnen eine Lähmungserscheinungen, also Kribben, Taubheit oder Missempfindungen aufgefallen? Also so Kribbeln habe ich manchmal. Also gerade wenn ich jetzt so Herzrasen habe, habe ich auch manchmal Kribbeln, ja. Händen, ja. Bei welcher Region, also In den bei Händen habe ich dann Armen, Kribbeln, ja. Händen? Ja. Kribben, okay. Und fühlen Sie sich ein Brustschmerzen oder? Nein, Brustschmerzen habe ich nur im Rücken habe ich Schmerzen. Okay, gibt es etwas, was diese Beschwerden verstärkt oder lindert? Habe ich nicht gemerkt, Herr Doktor. Also, oder bei Hochlagerung der Oberkörper oder also. Gibt es etwas Auslöser für diese Beschwerden, wissen Sie? Habe ich nicht gemerkt, Herr Doktor. Aber das muss bei Krebs ja auch nicht sein, habe ich gelesen, ja. Okay. Und können Sie Ihre Rückenschmerzen genauer beschreiben, also pochende, hemmende oder stechende Schmerzen? Was Ja, das sind genau? eher so dumpfe Schmerzen, ja. Dumpfe. Dumpfe. Und strahlen diese Schmerzen irgendwelche Körperregionen aus, also zum Beispiel Beinen, Ihre Beinen oder? Nein, die sind im Rücken nur. Okay. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala, wenn 1 leichter und 10 unerträgliche Schmerzen sind? Also manchmal so 8 bis 9, würde ich sagen. Manchmal 8 bis 9. Was haben Sie dagegen gemacht? Da habe ich jetzt Um. verschiedene Schmerzmedikamente. Zuletzt habe ich von meinem Hausarzt, Dr. Müller, habe ich Tramadolol bekommen. Tramadol. Ja. Und wie viel Milligramm? Ja, das sind zum Moment, gucken wir in der Packung nach 150 Milligramm Retard. Die nehme ich morgens und abends. Nehmen Sie diese Medikamente regelmäßig ein In den oder nur letzten Tagen, ja. in den letzten Tagen? Ja, okay. Und fühlen Sie sich heiser als sonst, also oder haben Sie einen Fieber bemerkt? Ne, Fieber habe ich nicht, Herr Doktor, nein. Nur Schweißausbrüche habe ich, wie ich schon gesagt habe. Aber auch nicht jeden Tag, es kommt und geht. Okay. Und schwitzen Sie in der Nacht aus? Auch? Auch ja. Okay. Und Herr Münchhausen, haben Sie einen Unfall gehabt, vielleicht vor dieser Rückenschmerzen aufgetreten sind? Kann mich nicht erinnern, Herr Doktor. Ich habe Fall gehabt, nein. Okay. Und haben Sie, wie ist Ihr Schlaf? Also haben Sie eine Schlafstörung gern? Ja, ich kann nicht gut schlafen, also mich Weil. dauert auf. Weiß nicht, also sehr Also, unruhig ob, nachts. oder müssen Sie in der Nacht zum Toilette gehen? Ja, manchmal, aber nicht immer. Aber ich schlafe unruhig. Wach dann Okay. alle 1, 2 Stunden auf. Und Sie haben mir gesagt, Sie, dass Sie eine Gewichtsabnahme an Gewichtsabnahme leidet. Und wie ist Ihr Appetit? Ernähren Sie sich ausgewogen oder? Ja, ist ein bisschen weniger als sonst, ja. Weniger als sonst. Ja. Warum haben Sie weniger Appetit? Wie schätzen Sie ein oder was denkst du darüber? Ich habe gelesen, dass es oft auch ein Symptom ist von solchen Krankheiten. Ja. Okay. Sie. Und haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Oh, ich, ja, Verstopfung eigentlich, ja. Verstopfung. Ja. Und Aber, seit wann haben Sie Verstopfung? also mein Arzt hat auch gesagt, diese Schmerztabletten machen auch Verstopfung, hat er mir gesagt. Deswegen glaube ich, dass es von den Schmerztabletten kommt. Und Okay. ich trinke auch wenig, vielleicht liegt es auch daran. Und wie viel Mal gehen Sie zum Toilette? Also für Tagsüber? Stuhlgang. Ach so. Sogar so. Jeden zweiten, dritten Tag. Jeden zweiten, dritten Tag. Okay. Und wie sah Ihr Stuhl aus? Können Sie es beschreiben? Also wie ist Ihr Konsistenz oder Farbe? Ist fest, aber sonst von der Farbe, ich würde sagen, ein normaler Stuhlgang, ja. Haben Sie Blut bemerkt oder? Habe ich geguckt, aber ich habe kein Blut gesehen, zum Glück, ja. Also ist es schwarz oder? Nein, nein. Normal. Und husten Sie? Nein, Herr Doktor. Okay. Hatten Sie solche Beschwerden schon einmal oder waren Sie deswegen beim anderen Arzt? Ja, also ich hatte vor einem halben Jahr auch schon mal wieder so ein bisschen Gewicht abgenommen. Dann war ich auch mal im Krankenhaus. Dann haben die auch CT-Untersuchungen gemacht. Mhm. Jetzt habe ich auch Angst, dass von diesen Röntgenstrahlen auch vielleicht was ausgelöst werden könnte. Ich weiß nicht. Aber es ist ja Ja. bekannt, dass Röntgenstrahlen auch Krebs verursachen können. Ich weiß nicht, was Sie denken, Herr Doktor. Ja, während der Computertomographie bekommen Sie nur wenige geringe Ja. Röntgenstrahlen. Also es ist gleich wie ein Transatlantikflug, deswegen machen Sie keine Sorge dabei. Ich habe jetzt mich geärgert, weil hätte vielleicht doch nicht machen sollen CT. Jetzt ärgere ich mich, weil ich jetzt vielleicht dann einen Schaden durch diese Röntgenstrahlen bekommen habe. Ich weiß es nicht. Ja, wie ich gesagt habe, ja, während der Computertomographie bekommen Sie nur wenige Menge Röntgenstrahlung. Und Herr Munchausen, leiden Sie an irgendwelche chronischen Erkrankungen, also wie Zuckerkrankheit oder Bluthochdruck? Nein, ist nicht bekannt, aber ich habe Warzen und da habe ich auch gelesen, dass das auch Virusinfektionen sind, die auch Krebs verursachen können. Diese Papillomaviren habe ich gelesen. Was denken Sie, Herr Doktor? Ich habe am Anfang nicht verstanden. Können Sie Ich es habe wiederholen? Warzen, Warzen, War. Dellwarzen, ja. Und da habe ich gelesen, dass das von Virusinfektionen kommt, von Papillomaviren. Und die werden auch immer genannt bei Krebserkrankungen, dass sie Krebs auslösen können. Ja, ich habe weniger Erfahrung dabei, aber Ich werde für ihn, für Sie über diese Thema mit unseren Dermatologen Das wäre nett. sprechen. Sehr nett. Dankeschön, Herr Doktor. Ja. Dieses auch aufgeschrieben. Und gibt es noch etwas, oder? Ja, ich hatte also auch vor 2 Jahren auch Covid gehabt, war auch schwer bei mir Covid. Und ich habe auch jetzt auch einen Bekanntenkreis jemanden, der nach der Covid-Infektion auch jetzt Lungenkrebs bekommen hat. Und also weiß nicht, das hört man jetzt zunehmend, dass jetzt diese Corona-Infektion auch Krebs auslösen kann. Vielleicht haben Sie Ja. da Erfahrung aus aus Ihrem Klinikalltag. Ist da was Also, bekannt? es gibt nur wenige Recherchieren darüber. Also, zwischen Covid und Lungenkrebs gibt es keine Abhängigkeit. Deswegen machen Sie, wie ich gesagt habe, machen Sie keine Sorge. Sie sind in einem Krankenhaus und ich werde mit Ihnen sehr gut betreuen. Okay, danke, Herr Doktor. Dabei gutes Gefühl bei Ihnen. Bitte sehr. Und wurden Sie schon einmal operiert oder stationär behandelt? Nein. Okay. Und nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig ein, außer Tramadol? Nur das Tramadol momentan, Nur sonst das nichts. Tramadol. Okay. Und möchten Sie sonst etwas hinzufügen, also über Ihre Krankheiten oder Ihre Symptomen? Ja, vielleicht noch so, dass, also ich habe ja gesagt, meine Mutter ist gestorben an Krebs erkrankt und dann ist der Onkel, also der Bruder vom Vater, der hatte auch Magenkrebs gehabt. Und meine Tante hat auch Brustkrebs gehabt. Also wir haben in der Familie, glaube ich, viele Fälle. Und ich habe die Befürchtung, dass meine Gene so sind, dass ich auch ein Risiko habe. Vielleicht kann Ja, man einen Gentest nochmal auch machen. ich möchte Sie wieder beruhigen. Also die Krebskrankheiten ist nicht 100% erheblich. Wir sollen zuerst diese Aufnahmegespräch und unsere Untersuchungen zu Ende führen. Dann können wir Genaueres sagen. Okay, Herr Doktor. Und Herr Münchhausen, haben Sie Allergien gegen irgendwelche Medikamente oder haben Sie Unverträglichkeiten? Ja, also ich vertrage manche Medikamente nicht gut. Also Ibuprofen, da wird mir schlecht. Und bei diesem Pantoprazol für den Magen habe ich auch Probleme. Da bekomme ich Juckreiz. Also ich habe verschiedene Unverträglichkeiten von Medikamenten. Und wie reagieren Sie sich, wenn Sie ein Ibuprofen eingenommen haben? Wird mir so übel, wird mir da ein Schwindel. Okay. Und Herr Münchhausen, rauchen Sie? Leider ja, das ist nochmal ein weiterer Punkt, der mir Sorgen macht, ja. Ja, Sie sollen damit aufhören, wissen Ja, Sie? ich werde es auf jeden Fall probieren, Herr Doktor, ja. Ja, wenn Sie Hilfe brauchen, haben wir hier einen Spezialisten, die Ihnen helfen können. Nach dieser Untersuchung kann ich mit ihr eine Termin vereinbaren, wenn Sie Ja, möchten. verstanden. Ja, keiner Doktor, ja. Und Herr Münchhausen, was rauchen Sie? Welche Marke oder was meinen Sie? Also Zigaretten, Pfeifen, Ach so, vielleicht Zigaretten, ja. na, Zigaretten. Und wie viel pro Tag? Also, es wird schon ein Päckchen sein pro Ein Tag. Päckchen. Und seit wann haben Sie geraucht? Da seit so ungefähr 18. Lebensjahr, also so bestimmt schon 10, 12 Jahre, ja. Seit 10, 12 Jahren. Ja. Na, okay. Und trinken Sie Alkohol? Also ich habe mal, als ich in der Schule war, im letzten Jahr habe ich viel getrunken, dann habe ich aber aufgehört. Also seitdem trinke ich fast gar nichts mehr. Da habe Was ich, haben Sie getrunken das war damals? viel Bier. Da haben wir jeden Tag mit Freunden dann so 2 Sixpacks pro Person getrunken. Zwei, sechs. Sixpacks. Okay, das war eine sehr gute Entscheidung für Ihre Ja, Gesundheit. habe ich aufgehört, ja. Ich gratuliere Ihnen damit. Und Ich muss eine unangenehme Frage stellen. Herr Münchhausen, also nehmen Sie diese Fragen nicht persönlich. Also diese Fragen gehört zu einem vollständigen Anamnesengespräch. Haben Sie schon einmal Drogen probiert oder konsumieren Sie Drogen? Ja, damals, wo ich diesen Alkohol hatte, habe ich auch Drogen probiert. Da waren also so Ecstasy-Pillen und wir haben auch Cannabis geraucht, aber habe ich jetzt auch alles weg. Also es war nur ein, zwei Jahre lang, da habe ich aufgehört, komplett. Eine sehr gute Entscheidung wieder. Und treiben Sie Sport? Also nicht mehr, weil ich jetzt mich schwach fühle und Gewicht abgenommen habe, habe ich jetzt keinen Sport gemacht. Sie haben Schwachgefühle, oder? Weil ich jetzt also diese Gewichtsverlust habe, dann denke ich, dass ich dann eher mit Sport das verstärken kann, ja. Deswegen mache ich keinen Sport, ja. Okay. Und wie ist Ihr Familienstand? Also sind Sie verheiratet oder? Nee, ich bin Single. Und haben Sie einen Partner oder Partnerin? Nicht mehr, nee, ich habe mich getrennt. Ich lege jetzt alleine. Okay. Und haben Sie Kinder oder? Nein. Okay. Und haben Sie Probleme mit Geschlechtsverkehren, Herr Münchhausen? Nein. Okay. Und was machen Sie als Beruf? Also ich bin jetzt arbeitslos. Durch verschiedene Probleme jetzt im letzten Jahr habe ich meine Arbeit verloren und war früher im Einzelhandel, Einzelhandelskaufmann. Nein, sehr gut. Das Kaufmann, okay. Und wie ist Ihr Impfstatus? Also wurden Sie gegen Corona und Kinderkrankheiten geimpft? Ja, bin ich vollständig geimpft, ja. Auch Und waren Tetanus, Sie Diphtherie, habe ich alles, ja. in der letzten Zeit in letzten 6 Monaten im Ausland, oder? Nein, ich war nicht verreist. Okay. Und Sie haben schon gesagt, Ihre Mutter ist an Glioblastoma multiforme gestorben. Hatten Ihre Mutter eine chronische Erkrankung, also Zuckerkrankheit oder? Weiß ich nicht mehr, Doktor. Also ich glaube nicht. Sie hatte keine Krankheiten. Oder Ihr Vater, haben Der Sie? Vater hat auch schwer geraucht. Der hatte auch diese Lungenkrankheit, diese COPD und hat auch Herzprobleme gehabt. Und hat dann leider diesen Lungenkrebs bekommen und ist daran verstorben. Mein Beileid wieder. Und Herr Münchhausen, möchten Sie sonst noch etwas hinzufügen oder? Also, das Wichtigste haben Sie, glaube ich, gefragt, aber ich wollte nur fragen, ob Sie denken, dass man nochmal das CT wiederholen sollte und ob man auch nochmal diese Endoskopien machen muss, vielleicht, weil ich glaube, dass da eine Krebserkrankung irgendwo sich im Körper versteckt bei mir und wollte vielleicht nochmal bitten, dass Sie bei mir nochmal diesen Gentest machen und auch diese Tumormarker vielleicht auch abnehmen können. Ich werde, ich habe Ihre Angst sehr gut verstanden. Zuerst werde ich Sie körperlich untersuchen, dann ein Blut abnehmen. Wenn die Ergebnisse zu mir gekommen sind, dann können wir eine Entscheidung treffen. Und ich muss auch mit meinem Oberarzt darüber sprechen. Und ich werde Sie gleichzeitig informieren. Okay. Wollen Sie noch meine CD haben von letzten CT-Untersuchung? Soll ich Ihnen geben? Ja, wenn Sie es haben, Habe wäre ich es super. dabei, ja. Oh, okay. Und die Endoskopiebefunde auch? Ja, es wäre super. Und die Blutwerte vom Hausarzt kann ich Ihnen auch am besten geben nochmal. Aber da Ja. waren jetzt nicht die Tumormarker dabei. Vielleicht können Sie die jetzt nochmal abnehmen. Ja, wenn es nötig ist, können wir in diesem Krankenhaus diese Tumormarkerin Okay. veranlassen. Woran machen Sie Oder? das fest, Herr Doktor? Oder was meinen Sie? Ist es nötig oder nicht nötig? Also, wie ich gesagt habe, zuerst soll ich Sie körperlich untersuchen. Okay. Dann wir werden ein paar kleines Okay. ja, Kleinbild abnehmen. Dann laut Wird dieser nach. Ergebnisse können wir eine Entscheidung treffen. Okay, und wenn wieder nichts rauskommt, der Doktor, ich habe Angst, dass man wieder nichts findet und man nicht genau untersucht. Verstehen Sie? Also, Sie sollen nun hier bleiben. Also, ich werde Sie ein paar Stunden hier als Gast nehmen. Mhm. Dann werden wir darüber wieder sprechen. Okay, Doktor, das ist nett von Ihnen. Ja, ich Nein, vertraue nein, bitte. Ihnen. Vielen Dank, Dankeschön. Bitte sehr. Dankeschön. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Guten Tag, ich habe zwei Fragen. Haben Sie wie einen Kaffeefleck oder eine Schwellung auf Ihrer Haut bemerkt? Mich richtig verstanden, Kaffeefleck oder was haben Sie Ja, gesagt? Kaffeefleck. Wie Kaffeefleck oder eine Schwellung auf Ihrer Haut bemerkt? Hab nichts bemerkt auf der Haut, nein. Okay, Aber wie, was, danke. mh, was, was ist ein Kaffeefleck auf der Haut? Für einen Ja. Patienten verstehen? Oder wollen Sie nur wissen, ob er einen Fleck hat Ja, an der braun Fleck vielleicht. Flecken, okay, Flecken auf der Haut, ja, okay, hat er nicht, nein. Okay. Und andere Aber Frage? wenn er genau guckt, hat er ein paar Flecken doch jetzt gerade gefunden. Könnte auch Melanom sein, ja. Nein, Er hat eigentlich aber nicht. nichts gefunden, nee. Aber ja, okay. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Herzklopfen und Stuhlgang? Nee. Hat er nicht gemerkt, nein. Danke. Das war's. Okay. Weitere Fragen oder Kommentare? Wo ist die Gürtelrose lokalisiert? Ja, gute Mhm. Frage. Frage, ja. Also auf der linken Seite im Brustkorbbereich hier. Ist Ihnen Schwellungen, Lymphknoten in der Leistenbereich, in der Achselhöhle oder im Halsbereich aufgefallen? Sind nicht aufgefallen, nein. Könnten Sie bitte Ihre Vater und Mutter Ihre Krankheiten genau beschreiben? Also die Krebskrankheiten. Ja. Also Mutter hat Zum Beispiel Krebs. Ihre Beschwerden zum Beispiel nach der Ihrer Mutter gestorben ist angefangen, zum Beispiel. Ja, danach hat es angefangen, ja. Ja. Nachdem der Vater tot war, war noch kein Problem. War nach dem Tod der Mutter. Hat das danach, kurze Zeit später, hat es angefangen dann mit diesen Problemen, ja. Und nach der verstorbenen Mutter, wie viel Mal gehen Sie zum Arzt zum Beispiel? Ja, für die Panikattack fragen. Ja. Also jede Woche ungefähr. Jede Woche. Ja, Papa. Okay. Papa. Welche Untersuchungen haben Sie durchgeführt? Also beim Hausarzt Blut, EKG, Ultraschall, Langzeitblutdruckmessung, Ja. Ultraschall vom Bauch, dann im Krankenhaus CT, Thorax, Abdomen, MRT vom Kopf, Endoskopie, Gastroskopie, Koloskopie. Das sind die Untersuchungen, die gemacht worden sind. Welche Diagnose wurde damals gestellt? Oder Funktionelle Beschwerden. funktionelle Beschwerden? Okay. Oder Ausschluss Tumor, haben Sie gesagt, Krankenhaus. Hatten Sie auch 24 Stunden Wasserlastensammlung kontrolliert? Habe ich nicht ganz verstanden. 24 Stunden war Urin oder Ja, Urinsammlung. Urin? Ja, ist nicht gemacht worden, nein. Okay. Und haben Sie auch Sehstörungen? Sehstörung, wenn er Herzrasen hat, hat er auch Sehstörungen, ja. Okay, danke. Gut, Hat was ihr Haut Gelbsucht und auch ihr Bindehaut auch Gelbsucht? Also Gelbsucht? Keine Gelbsucht, nein. Okay. Okay. Ich glaube, wir haben ziemlich viel gefragt, gell? Ja. Hat auch viel erzählt. Ja. Okay. So, dann Vorstellung, war es oder noch nicht? Haben Kollegen noch andere Fragen? Ich habe eine Frage. Sie erwähnt Kopfschmerzen, besonders nach vorne Beuge, richtig? Nee, Kopfschmerzen, wenn er zu viel mit dem Handy telefoniert. Also, Weil könnte ja auch okay, durch verstehe. die Strahlung vom Handy kommen. So erklärt er sich das, ja. Bitte schön, Furkan. Hallo, Herr Atmaca. Ich habe einen Neupatient aufgenommen. Darf ich Ihnen vorstellen? Ja, bitteschön, ja. Ja, also Harald Münchhausen ist ein 30-jähriger Patient, der 70 Kilogramm schwer und 175 Zentimeter groß ist. Er hat sich seit 3 Monaten wegen seit 3 Monaten bestehende Gewichtsabnahme vorgestellt hat. Und er habe viele verschiedene Probleme. Er habe viele verschiedene Probleme gehabt. Also er leide unter einem Herzrasen seit 6 Monaten und ein Rückenschmerzen, dumpfer Rückenschmerzen, keine Ausstrahlung. Und Belastungsabhängig oder belastungsunabhängig? Die Rückenschmerzen. ich habe es nicht gefragt. Doch, Sie haben Ja, gefragt. Belastungsunabhängig. während Untersuchungen werde ich diese Fragen stellen. Nee, Sie haben gefragt, hat auch gesagt. Belastungsunabhängig. Sie haben gefragt. Gibt es etwas keine Verstärkung oder Lindert? Und außerdem erwähnt er, dass diese Schmerzen 9 von 10 auf diese Schmerzskala seien. So hoch, ja. Außerdem berichtete, dass er seit 10 bis 15 Tage an eine Glutarose, also Güterloser leidet habe und er beschwerde über auf seine Handen kribben. Und er habe schon vor 6 Monaten bei anderen Arzt gewesen oder ja, gewesen. Ferner sind dem Patienten oder ja, die Frage nach Fieber wurde von dem Patienten verneint. Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf eine Schweißausbrüche, Nausea, Nachtschweiß, Insomnie, Inappetenz und Verstopfung und eine Abgeschlagenheit. Und er leidet auch unter einem Kopfschmerzen. Es wurde bei ihm keine Operation durchgeführt. In Bezug auf die Medikation nehme Herr Münchhausen nur Tramadol 500 Milligramm Letartabletten morgens und abends ein. Er habe keinen Allergien oder es seien keine relevanten Allergien, aber er habe eine Unverträglichkeit gegen Ibuprofen und Pantoprazol. Der Impfstatus sei vollständig und bei der Reiseanamnese fanden sich keine Reise, keine ausländische Reise. Und er rauche seit 10 bis 12 Jahren 10 bis 12 Jahren ein Päckchen Zigaretten täglich. Er trinke heutzutage nicht, aber vorher, als er Student war, hat er 2 bis 6 Packs Bier jeden Tag getrunken. Und auch als er Student war, hat er ein paar Mal Ecstasy und Cannabis probiert. Er mache keinen Sport. Und bei der Familienanamnese fanden sie, dass Herr Münchhausen Single sei und keine Kinder habe. Er sei arbeitslos, vorher sei Einzelhandelskaufmann gewesen. Seine Mutter ist vor einem Jahr an Glioblastoma multiforme gestorben. Sein Vater vor 10 Jahren. Seine Mutter ist vor 10 Jahren an Lungenkarzinom gestorben. Der Vater. Sein Vater. Außerdem hat er an COPD und eine Herzprobleme leidet. Außerdem Der Vater berichtete, immer noch, ja? ja genau. Außerdem Herr Münchhausen berichtete, dass sein Onkel an Magenkrebs und seine Tante an Brustkrebs leidet. Ja, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ja, Depression vielleicht hin. Ja, als Differentialdiagnose kommen die folgende in Betracht: eine Anämie, Hypertyreose, Lungenkarzinom, Hodgkin-Lymphoma und Hypochondriasis, dachte ich, aber ja, deswegen sollte als erste Maßnahme körperlich untersucht werden. Bei der Inspektion würde ich Ganzkörper betrachten. Also Das haben Sie alles schon gemacht. Inspektion war unauffällig, körperliche Untersuchung war auch unauffällig. Das können Sie dem Oberarzt berichten. ja, und ich würde als nächste Maßnahmen oder zur weiteren Abklärung sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden: eine Laboruntersuchung, also Blut abnehmen, große Blutbild, CRP, BSG, ALT, AST, Hämo-Okkult-Test besonders, weil er eine Verstopfung habe und er ist jeden zweiten und dritten Tag zum Toilettengehen. Außerdem würde ich Eisen und Vitamin B12 annehmen. Abnehmen, ja. Ja, Okay, abnehmen. auch wenn der Hämoglobin normal ist und die MCV, MCH auch normal sind, machen Sie trotzdem dann Ferritin, Eisen und sowas. Machen Sie Ja. schrittweise. Was würden Sie noch machen? Ich würde ein EKG schreiben noch. Im Labor haben Sie noch was gesagt, was Sie abnehmen wollten? Blutbild, CRP, BSG, ALT, AST. Was noch? Sie haben mir bei der Differentialdiagnose das gesagt. Non-Hodgkin-Lymphoma, Nee. Tumormarkerin vielleicht. Ja, machen Sie Tumormarker? Machen Sie Und Tumormarker bei den Patienten. Machen Sie Tumormarker? ja, nachdem Computertomographie zu veranlassen oder MRT Machen vielleicht. Sie MRT, CT vom Patienten jetzt? Ja, vor 6 Monaten Ach hatte so. er. Und wie war der Befund? Es war nichts, Unauffällig, okay. habe er gesagt. Und TSH frei, Das wollte ich T4 hören. und T3 TSA wollte ich hören von Ihnen, ja. würde Also ich. Labor TSA, ja. Also Okay. es kann eine Hypertrophie sein. Ja, genau. Das wollte ich hören. Okay, Labor haben Sie abgenommen. Alles soweit okay. Was machen Sie weiter mit dem Patienten? Ein EKG verschreiben Haben Sie auch würde gemacht? War auch unauffällig, ja. Was machen Sie ich. noch? Und er hatte ein Ulcerose, ich habe es vergessen. Herpes, also es könnte auf eine Immunschwäche hinweisen. Deswegen sollte man beachtet werden. Okay. Was machen Sie noch mit den Patienten? Ja, er hatte keine Husten. Er habe nur eine Gewichtsabnahme, also Wie viel innerhalb Gewichtsabnahme war das? 3 Monaten, nee, innerhalb 3 Monaten und circa 1,5 Kilogramm war 1,5. So ja, viel er habe hatte ich. ein Inapetenz, deswegen kann es Okay. sein. Ja, also. Okay. Aber 1,5 Kilogramm Unterschied habe ich zwischen morgens und abends bei Ja, mir. genau. Okay, gut. Alles klar. Und ja, ich habe Was festgestellt. denken Sie, was der Patient hat? Wie Wenn Sie das so bitte? erzählen. Was denken Sie, was der Patient hat? Jetzt von all Ihren Differentialdiagnosen. Ja, Denken Sie. also alle sind möglich. Ja, ich habe Okay. festgestellt, also was würden Sie mir empfehlen, Herr Oberarzt? Machen Sie Vorschlag und ich diskutiere mit Ihnen. Also ja, es kann ein psychiatrische Krankheiten sein. Also der hatte keine gute Leben vielleicht. Also Okay. er hat seine Mutter und seinen Vater verloren. Okay. Er hat keine Arbeit. Er ist Single, hat keine Kinder Okay. und hat viele verschiedene und bereitende Alles klar. Symptome haben. Diffus, der hat diffuse Symptome, diffus, kann man nicht gut einordnen. Ja. Also bei dem Patienten, wenn Sie mir den schildern, denke ich am ehesten, dass der eine Karzinophobie hat, der Ja, Patient. genau. Und da muss man natürlich gucken, man kann natürlich nicht jeden Patienten mit solchen Symptomen abtun, weil manchmal haben wirklich die Patienten auch manchmal Krankheiten, aber er hat ja schon alles gehabt, also CT, MRT, Labor, Endoskopie und vor nicht ganz so langer Zeit. Deswegen kann man die Diagnostik jetzt aktuell auf das Notwendigste beschränken, damit man keine groben Sachen übersieht. Ich würde auch keine Tumormarke abnehmen, ich würde jetzt auch keine weiteren, sage ich mal, spezifischen Untersuchungen machen, aber ich würde den Patienten wo vorstellen am besten? Konziliarisch Vorstellung bei. Ja, psychiatrische Konsil würde ich veranlassen. Ja. Psychiatrische Konsil, psychologisches Konsil, ja. Genau, das wäre auch meine Empfehlung. Und wenn Sie das dem Oberarzt vorschlagen, sagt er ja, so machen wir das. Gibt mal Patienten, die nach 2, 3 Jahren solche Probleme dann doch Krebs haben, ne? Gibt es mal, aber. Man kann nicht bei jedem Patienten alle 6 Monate CTs machen. Das geht natürlich nicht. Deswegen, wenn die wichtigsten Sachen auswärts gemacht worden sind, aktuell jetzt auch von den Basisuntersuchungen, EKG, körperliche Untersuchungen, vielleicht noch einen Ultraschall machen, vom Bauch kann man ja machen. Und vielleicht nochmal, wenn er die Rückenschmerzen nochmal punktuell beschreibt, dass man vielleicht nochmal eine Röntgenaufnahme macht, kann man diskutieren. Ansonsten erstmal sagen, wir haben keinen Grund für Ihre Beschwerden und würden das in Richtung Psychiatrie bzw. Psychosomatik auch mal kanalisieren, ja. Er ist auch ein sehr jung, deswegen ja, Ja. er hat viele verschiedene Symptome. Ja, sehr diffus, ja. Das spricht alles für, aber in der Medizin ist nichts hundertprozentig, wie Sie wissen. Deswegen muss man auch immer eine andere Option im Hinterkopf haben. Ja. Aber ist, glaube ich, im Vorfeld ausreichend Diagnostik gemacht worden bei ihm, ja. Okay. War ein schwieriger Fall, ohne richtige Diagnose, gell? Aber der Name vom Patienten war ja auch schon, wie man so schön sagt, Nomen est omen. Münchhausen Proxy. Ja. Deswegen war das trotzdem sehr gut gemacht von Ihnen. Also hat ja auch viele Fragen gestellt und wie Sie darauf geantwortet haben, war professionell, fand ich, ja. Vielen Dank, Herr Hocam. Evet. Ich habe eine Frage, Hocam. Bitte. Der Patient hatte eine Herpesvirus oder der Patient vor 2 Wochen erlitt eine Herpes Zoster. Kann man beides sagen? Er hatte eine Herpes-Zoster-Infektion vor 2 Wochen oder er litt vor 2 Wochen an einer Herpes-Zoster-Infektion, ja. Kann man beides sagen. Am Anfang der Brief, der Patient hat sich bei uns wegen seit 6 Monaten verschiedene Beschwerden möglich, diese. Verschiedener. Und vielleicht auch, damit man das auch schon wertet, mit diffuser Beschwerdesymptomatik vorgestellt. Es gibt schon eine Richtung, ja, aus diffus, also schwer einzuordnen. Und nach der ihre Mutter verstorben. Kann man sagen, dass die Symptome nach dem Tod der Mutter aufgetreten sind oder verstärkt sind im letzten halben Jahr nach dem Tod der Mutter, ja. Und Arsalskirchenspröte, Furkan hat gesagt, Laborwerte verschreiben. Aber der Patient hat in der letzten Zeit verschiedene Labor durchgeführt. Verstehe, ja. Warum wieder? Ja, ist immer so eine forensische Sache. Also klar, wenn er jetzt von gestern Labor mitgebracht hat, dann braucht man kein Labor abzunehmen. Aber wenn er jetzt vor 4 Wochen Labor hatte und jetzt die Symptome hat, dann tut man sich schwer, kein Labor abzunehmen. Also wenn ein Patient im Krankenhaus kommt mit bestimmten Beschwerden, würde ich vermutlich auch, obwohl es mir widerstrebt, nochmal so eine Basislaboruntersuchung machen, glaube ich. Gerade so TSH und sowas, ja. Man kann darüber streiten, absolut, ja. Auch EKG ist bestimmt auch schon beim Hausarzt mehrfach gemacht worden, aber wenn da was sein sollte und dann kommt jemand nachher zu Ihnen und sagt, warum haben Sie kein EKG gemacht bei dem Patienten? Der ist einen Tag später gestorben, ein Herzinfarkt. Deswegen würde man das, glaube ich, machen. So die wichtigsten Basics, ja.